Jeden Tag schlaf ich neben dir ein. Jede Nacht wach ich neben dir auf. Wenn ich dich berühre, bist du kalt. Deine Augen sagen, lass mich endlich los. Jahre ist es nun schon her. Immer noch lässt du mir keine Ruhe. Quälst mich jeden Tag. Quälst mich jeden Tag. Verschwinde aus meinem Leben. Du bist jetzt nicht mehr meins. Du hast mich verlassen. Erinnerst du dich daran? Neben dir auf, jede Nacht schlaf ich neben dir ein. Wenn ich dich berühre, bist du kalt. Deine Augen sagen, lass mich endlich los. Jahre ist es nun schon her. Immer noch lässt du mir keine Ruhe. Quälst mich jeden Tag. Quälst mich jeden Tag. Verschwinde aus meinem Leben. Du bist jetzt nicht mehr mein. Du hast mich verlassen. Verschwinde aus meinem Leben. Du bist jetzt nicht mehr mein. Du hast mich verlassen. Erinnerst du dich daran?